Sie hören den zweiten Teil der Studiozeit. Eine andere Seite von Bob Dylan. Vor den Nachrichten, das war der Titel Precious Angel. Und nun hören wir zwei Songs hintereinander, die auf dem Album, auf dem sie erschienen, quasi ineinander produziert worden sind, obwohl sie aus unterschiedlichen Zeitspannen kamen. Sie erschienen auf dem Album The Bootleg Series, auf dem Film war Album The Bootleg Series, das von der Plattenfirma veröffentlicht wurde, als Dylan 50 Jahre alt geworden ist. Das waren wieder sogenannte Outtakes oder wieder Material aus dem Archiv, was eben noch nicht auf Platte oder heutzutage halt eben noch nicht auf CD erschienen war. Und wenn es erschienen war, dann war es halt ein wenig anders erschienen als auf Platte oder als auf den handelsüblichen CDs. When the Night Comes Falling from the Sky, der erste Song, und darin hineinproduziert ist dann Series of Dreams. You can look out across the fields, see me residing. Smoke is in your eyes, you draw a smile. From the fireplace where now my letters to you are burning. You've had time to think about it for a while. I walked 200 miles and looked me over. The moon is high. It don't matter who loves who. Either you love me or I love you. When the night comes falling from the sky, I can see through your walls and I know you're hurting. Sorrow covers you up like a cave. That you somehow managed to escape. Oh, well, I can't provide for you the easy answer. Who are you that I should have to lie? You know everything, my love, down below and up above. For the night comes falling from the sky. a series of dreams where nothing comes up to the top. Everything stays down but it's wounded and comes to a permanent stop. Wasn't thinking of anything specific, like in a dream where someone wakes up and screams. Nothing too very scientific, just thinking of a series of dreams. A series of dreams where the time and the tempo drag, and there's no exit in any direction except the one that you can't see with your eyes. Was it making any great connection? Wasn't falling for any intricate scheme. Nothing that would pass inspection as you're thinking of a series of dreams. Dreams were umbrella is folded, and into the path you are heard, and the part of no good that you hold, unless they're from another world. The surface was frozen in another. I witnessed a crime in one I was running, and in another all I seemed to be doing was climb. Wasn't looking for any special assistance, and not going through any great extremes. I'd already gone the distance, just thinking of a series of dreams. Dreams were umbrella is folded, and into the path you are heard, and the part of no good that you hold, unless they're from another. When the Night Comes Falling from the Sky und Series of Dreams, zweimal Bob Dylan mit zwei Aufnahmen, die unseren heutigen Hörgewohnheiten, wenn es sich denn um Songs handelt und nicht um Hip-Hop oder Techno oder um andere Stile, die unseren heutigen Hörgewohnheiten doch schon sehr nahe kommen. 1986 war Dylan in den USA mit Tom Petty und den Heartbreakers unterwegs auf Tour. Von dieser Tour gibt es ein Bootleg-CD, die im Prinzip im Handel erhältlich ist, und deswegen wird diese Aufnahme für Dylan-Fans oder für die schon erwähnten Dylanologen sicherlich nichts Neues sein. Dennoch einen Song davon, und zwar ein Lied, das immer ganz ernst gewesen ist, das eine fürchterlich großartige, schrecklich großartige Bedeutung gehabt hat. Ein Lied, mit dem andere viel erfolgreicher waren als Dylan selbst, die Hollies etwa oder Stevie Wonder. Und in dieser Version, in diesem 86er Konzert oder zumindest in diesem Mitschnitt von Bob Dylan und Tom Petty und seinen Heartbreakers, beraubt es Dylan dieser Angestrengtheit. Es kommt daher mit Pedal Steel, man sieht die Pferde hoppeln und es klingt nicht mehr so, wie es in den 60ern geklungen hat. Es klingt nicht mehr so philosophisch und so aufgeregt, blown in the wind. Thank you. Blowing in the Wind einmal nicht feierlich. Vor 2 Monaten war Bob Dylan in der Bundesrepublik, spielte in Halle, in Leipzig, in Köln, in Kiel und ich glaube fast, das war es dann auch schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich 2 oder 3 Städte nicht erwähnt haben sollte. Dann bitte ich das zu verzeihen. Diese Sendung hier übrigens heißt Soundcheck und nicht Studiozeit, wie ich vorhin nach den Nachrichten natürlich sagte. Er spielte, wie gesagt, auch in Kiel und 2 Tage später stand in der Taz Hamburg ein Artikel. Eloge auf einen Rock'n'Roll-Sänger war er überschrieben. Ich mag ihn, fing dieser Artikel an. Ich mag ihn, ich gehöre nicht seiner Generation an, bin nicht mit seinen Liedern aufgewachsen, fand Blown in the Wind immer eher komisch als fast philosophisch und die allgemeine Aufregung um ihn und ihn, also Gott, Jesus, das höre ich, meist amüsant. Ein Mann mittleren Alters geriet ein wenig ins Schlingern. Na und? Das hatte der Lebensweg von Herrn A. und Frau B. auch getan. Die heißen jedoch nicht Dylan. Und deshalb ist sein Lebensweg noch immer etwas Besonderes, selbst 1994. Da stand er am Montag auf der Bühne der geteilten, sprich halben Ostseehalle Kiel, klein und mächtig, trotzend und zerbrechlich, hässlich, nicht gerade schön auf jeden Fall, raufte sich mal die Haare, knickte die Knie ein, dass sie ein X waren und sang und drosch auf seine Gitarre ein. Ja, Dylan sang, er jubelte, er seufzte, er schrie, er zog und dehnte und zerbrach die Vokale und feierte ein Fest mit sich und seinen Liedern. Er entstaubte sie ihrer 10, 15, 20, 25, 30 Jahre. Was heißt, er entstaubte sie, er hauchte, stieß ihnen neues Leben ein. Neues Leben meinetwegen. Die Songs klangen, als hätte er sie gerade eben oder einige Minuten früher auf der Fahrt von nirgendwo nach hier komponiert. Da war nichts von Bräsigkeit und schon gar nichts mehr und lange nichts mehr von Betroffenheit und Bockigkeit und weißt du noch und was weiß ich nicht. Dylan spielte, als sei er froh, dass er sein Leben habe. Dylan rockte. Er und seine Band, sie rockten und rollten wie 1900, wie sie es noch nie getan hatten. Sie rockten und rollten wie Lou Reed auf seinem Album Rock'n'Roll Animal. Die Songs bekamen Länge, sie zirpten und kreischten und bekamen eine andere Struktur und noch ein Break und noch ein Solo und aberwitzige Enden, die im Applaus untergingen. Rock'n'Roll. All Along the Watchtower drehte das Innere nach außen, das Herz lief über Seele, Rücken, Bauch, voll mit Gänsehaut. Spinne ich? Ein Lied, das knallt, scheppert, hämmert, dröhnt, kracht. Musik. Wie Hendrix eben dieses Lied nicht spielen konnte oder nicht spielen wollte. Wie es mit 53 Jahren nur Dylan mit dieser fantastischen Band spielen kann. Da wird alles um uns herum zur Hoffnung. Für 6 Minuten, für 60, 90 Minuten. Der Geist der Utopie strömt von der Bühne herüber. Aus den Lautsprechern, aus dem Lärm. Wieder allen Dreck und Mist und Scheiß. Da stehen sie am Bühnenrand mit 2 akustischen Gitarren, einem Standbass und einer Dobro und spielen It's All Over Now, Baby Blue, als habe Robert Johnson diesen Song vor 200 Jahren geschrieben und nicht Dylan irgendwo auf einer Terrasse da unten im heißen Süden in Alabama oder Tennessee. Und so schwirrt dieses Lied durch die Luft, als habe es endlich seine Bestimmung gefunden nach dem vielen Suchen. Und manchmal steht nicht einmal mehr Dylan auf der Bühne, sondern die Allman Brothers, die Come On My Kitchen spielen oder die Grateful Dead. Michael Stipe, der Sänger von R.E.M., hat einmal behauptet, letztendlich sei Dylan auch nur ein Popsänger, aber ein sehr guter. Ein sehr guter. Mit dieser Band, John Jackson, Gitarre, Tony Garnier, Bass, Winston Watson, Schlagzeug und Bucky Baxter, Lapsteel, Pedalsteel, Dobro und Mandoline, der Beste. Derjenige, der einen Sound erschafft, einen voluminösen, vollen, lieblichen, knochenharten, dezenten Klang. So, wie wir uns Elvis Presley immer gewünscht haben und er Presley. Doch nie war. Und wie gesagt, ich mag ihn. Von diesem Konzert in Kiel gibt es also tatsächlich einen richtigen Bootleg, beziehungsweise irgendjemand war mit seinem Aufnahmegerät in dieser Halle, was bei anderen Konzerten sicherlich auch der Fall war, und hat es mitlaufen lassen. Und wir hören diese beiden Songs, über die der Artikel ging, also die hier im Artikel beschrieben worden sind. Die Qualität ist, das haben Bootlegs nun mal so an sich, nicht besonders. Es rauscht ein wenig, es klingt ein wenig dumpf, aber wenn man sich vielleicht zurücklehnt und zuhört, dann ahnt man doch, um was es da ging. Fangen wir also an mit dem ersten Song, erst 9 Minuten lang und in einer akustischen Version halt, It's All Over Now, Baby Blue, Bob Dylan in Kiel. Woo! You must leave now, take what you need, you think will last. Whatever you wish to keep, you better grab it fast. Behind something calls for you. Thank you. Du musst jetzt gehen, nimm, was du brauchst, was dir bleibt, aber nimm es dir schnell, du hast nicht mehr viel Zeit. Da unten steht dein Waisenkind mit seinem Gewehr und schreit, als ertrinke es in einem Flammenmeer. Pass auf, die Heiligen sind aufgeschreckt aus ihrer Ruhe. And it's all over now, baby blue. Wahrscheinlich bin ich kitschig, aber solch eine schöne Version von diesem Lied habe ich noch nie gehört. Nicht mal die Version von den Birds kann da mithalten. Noch einmal Bob Dylan in Kiel und All Along the Watchtower. Thank you. sides of the head. I painted the press box brown. We brought us filled with sailors. I said, this is a town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand he turns in the time for Walker. The other's in his pants. And the right is for their business. They need someone to go. Cinderella just seems so easy. Takes one to know she smiles. Puts her hands in her back pocket. Betty Davis style. It comes along your head molded. It belongs to me and this lady. Someone says it says you're the right room, my friend. Better hurry up and leave. After the ambulances go, the Cinderella sweeping up on desolation. I'm standing disguised as Robin Hood with his memories in a trunk. Ask us away in the hour of his friend, some jealous mother. He looked so immaculately funny as he bummed his cigarette. Then he went off sniffing green bags and the sun in the number bed. There was nothing to look at him. He was famous long ago. They're getting ready for the feast. The phantom of the opera in the perfect image of a priest. The smoothie Casanova gave a few more shirts. Then they'll kill him with the book again after poisoning him with words. Thank you. Don't die from exhaustion. Buried in the hill. Poisoned in the bushes. Blown out on the trail. Hunted like a crocodile. I was in the pond. I mean, she said, I'd give ya shelter from the storm. Suddenly I turned around. She was standing there. Silver bracelets on her wrist. Flowers in her hair. She woke up to music gracefully. Took my hand and thought. I mean, she said, I'd give ya shelter from the storm. Turned out from his easy. I gambled for my clothes. Looking for salvation, they give me a lethal dose. I'm good at my innocence, and we made it gone. I mean, she said, I give up shelter from the stars. Desolation Row und Shelter from the Storm. Zwei Live-Aufnahmen, wie man gehört hat. Auch die von einem sogenannten Bootleg, aber wieder mal von einem Bootleg, der überall im Laden erhältlich ist. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1992. Die Band ist in etwa identisch mit der Dylan vor zwei Monaten auf Deutschland, auf Europa-Tournee war. Eine Aufnahme, wie gesagt, aus dem Jahr 92 aus dem Warfield Theater in San Francisco. Und das ist eigentlich das, was Dylan im Augenblick macht. Er ist zurzeit wirklich ein Rock'n'Roll-Sänger oder sagen wir, er ist zu einem Rock'n'Roll-Sänger geworden. Live, wenn man dabei ist, ist er noch wesentlich rockiger. Und es wird Zeit, dass eine Doppel-CD oder meinetwegen auch eine Dreifach- oder eine Vierfach-CD, eine Live-CD erscheint, wo die Aufnahmen denn tatsächlich die Qualität haben, die Aufnahmen, wenn sie gut abgemischt, tatsächlich haben. Das war es, mehr oder weniger. Eine andere Seite von Bob Dylan und nun ja, diese andere Seite ist halt eben die, dass er zum Rock'n'Roll-Sänger geworden ist. In der Technik saß Oliver Mainz, am Mikrofon war Knut Benzner. Und nun etwas, was vielleicht ein Kuckucksei ist, ich weiß es nicht genau. Ich habe vor 2,5 Jahren, als Dylan 50 wurde, für den Norddeutschen Rundfunk in Hamburg eine 4-teilige Sendereihe über Bob Dylan gemacht, also quasi anlässlich zu seinem 50-jährigen Geburtstag. Und hatte das Glück, dass ein Postbeamter aus Wien mir O-Töne zur Verfügung gestellt hat. Was ich sagen will, ist das, dass wenn jemand Interesse haben sollte an einem Mitschnitt dieser Radiosendung, dann möge er schreiben und vielleicht 220er-Kassetten dabei tun oder vielleicht 10 Mark für 220er-Kassetten, dann mache ich recht gerne Kopien. Es geht ja um die Sache und nicht um die Serie an sich, denn das Interessante an der Sache ist, dass Bob Dylan zu hören ist und seine O-Töne nicht synchronisiert sind. Das heißt, sie stehen frei. Ich gebe mal zwei Adressen. Die eine ist hier vom Deutschlandfunk. Der Redakteur heißt Carlo May, Carlo mit C, May A-Y, Carlo May. Vielleicht dabei schreiben, betrifft Dylan, Raderberggürtel 40 in 50968 Köln. Und die Adresse von mir ist Budapester Straße 40 in 20359 Hamburg, Knut Benzner. Das war's. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Auf den letzten beiden CDs hat sich Dylan ganz anders angehört, nämlich so rustikally. Tschüss. Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio. Drei Uhr, die Nachrichten. Die Militärjunta in Haiti hat sich nach Angaben der Vereinten Nationen gestern Abend bereit erklärt, nun doch mit den USA über einen Rücktritt zu verhandeln. Dies meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das Präsidialamt in Washington. Weiter heißt es, die Militärmachthaber wollten mit der amerikanischen Delegation unter Leitung des früheren US-Präsidenten Carter erörtern, wie sie den Karibikstaat verlassen könnten.